Die Unterstellungen gegenüber der Bundesregierung haben sich als haltlos und ungerechtfertigt erwiesen. So lautet der zentrale Befund des Abschlussberichts, der nach 124 Sitzungen und fast 500 Stunden Zeugenvernehmungen heute aller Voraussicht nach mit der Mehrheit der Koalitionsfraktionen verabschiedet werden wird. Insbesondere sei der Vorwurf widerlegt, die damalige rot-grüne Bundesregierung und damit Frank-Walter Steinmeier, ehedem Chef des Kanzleramtes unter Gerhard Schröder, habe im Jahr 2002 ein Angebot der USA abgelehnt, den Bremer Türken Murat Kurnaz aus dem Gefangenenlager Guantanamo zu entlassen. Und sie sei damit dafür verantwortlich, dass Kurnaz weitere 4 Jahre in dem Lager festgehalten wurde. Ein Angebot zur Freilassung von Murat Kurnaz gab es nicht, ist nun dem Bewertungsteil der Koalitionsfraktionen zu entnehmen, der Deutschlandradio Kultur vorliegt. Die Bundesregierung habe im Sinne der Sicherheit des Landes verantwortlich gehandelt, als sie damals eine Wiedereinreise von Kurnaz nach Deutschland abgelehnt und stattdessen seine Überstellung in die Türkei vorgeschlagen habe. Auch den zweiten Hauptvorwurf der Opposition sieht die Koalition ausgeräumt. Obwohl Informationen, die 2 BND-Agenten in Bagdad sammelten, an die USA weitergegeben wurden, bleibe es dabei. Deutschland habe sich nie an der operativen Kriegshandlung beteiligt. Die Opposition kommt in ihren Sondervoten zum genau entgegengesetzten Ergebnis. Die USA hätten sich im Herbst 2002 unzweifelhaft dazu bereit erklärt, Kurnaz freizulassen, so der Bündnisgrüne Hans-Christian Ströbele. Und dann hat die Bundesregierung unter Leitung von Herrn Steinmeier beschlossen, nein, der kommt nicht nach Deutschland, hat das den Amerikanern mitgeteilt und danach war die Angelegenheit erledigt. Sie haben eine Chance, dass er bereits 2002 aus Guantanamo entlassen wird, leichtfertig verspielt. Und dafür sind sie ganz eindeutig verantwortlich. Auch die Behauptung, Deutschland habe sich weder direkt noch indirekt am Irakkrieg beteiligt, hält die Opposition durch die Ausschussarbeit für widerlegt. Max Stadler, FDP. Schon Informationen über ein allgemeines Lagebild, über die Stimmung in der Bevölkerung, über die Frage, ob die kriegsführenden Parteien als Befreier empfangen werden oder auf großen Widerstand bei der Bevölkerung stoßen, waren für die Kriegsführung der Amerikaner durchaus von Bedeutung. Ich gehe nicht so weit zu sagen, es ist von den Deutschen ein bestimmtes Ziel genannt worden und das ist 10 Minuten später bombardiert worden. Aber es sind Informationen geflossen, die für die Kriegsführung relevant gewesen sind. Beim sogenannten Bagdad-Komplex weicht auch die Union von der gemeinsamen Linie der Koalitionsfraktionen ab. Auch sie sieht in der Weitergabe von Geheimdienstinformationen an die USA zwar keine direkte, aber eine indirekte Kriegsbeteiligung. Mit Folgen für die Glaubwürdigkeit der Regierungszeit Gerhard Schröders. Christina Köhler, CDU. Meines Erachtens hat damals die rot-grüne Bundesregierung ein doppeltes Spiel gespielt. Sie hat sich auf der einen Seite dafür feiern lassen, dass man sich an dem Irakkrieg nicht beteiligt. Sie hat damit einen Wahlkampf gewonnen. Sie hat aber andererseits quasi klammheimlich mit den USA kooperiert und sie hat dafür gesorgt, dass militärisch relevante Informationen an die USA fließen, von denen ja heute amerikanische Generäle sagen, diese Informationen waren für uns extrem wichtig. Die Sozialdemokraten lassen sich durch solche Angriffe nicht irritieren. Sie sehen hinter dem Agieren der Opposition und der Union einen durchsichtigen Versuch, ihren Kanzlerkandidaten Steinmeier zu beschädigen. Der Vizekanzler habe vor dem Ausschuss wiederholt klargemacht, dass alles korrekt verlaufen sei. Steinmeier also eine Belastung für den Bundestagswahlkampf? Lächerlich, findet SPD-Obmann Michael Hartmann. Man soll aufpassen, dass über dem normalen Spiel eines Wahlkampfes nicht eines verloren geht, nämlich das Interesse Deutschlands sicher zu sein und das Interesse Deutschlands korrekt dabei, Menschenrechtsstandards einzuhalten. Beide Normen wurden gewahrt von der damaligen Bundesregierung. Die heutige Bundesregierung befindet sich da in einer guten Kontinuität.